Dokumentation. Impression. Matthias Schneider ist der Autor der Kartei, Baukasten. Was ihm von seinem Kunstschaffen und Dasein bereits selbst klar geworden ist, das hat er mit seinen Schriften einmal benannt. Das so benannte hat er hernach wiederum aus unterschiedlichen Positionen heraus betrachtet. Dazu hat er zuweilen auch den Arbeitsort gewechselt. In unterschiedlichen Umgebungen hat er dann seine Schriften gelesen. So hat ihm das hier vorhandene gut nach und nach auch aus mancher anderen Perspektive einleuchten können. Dabei hat er manche Einsicht gewonnen. Manches hat darum einen etwas anderen Anschein erhalten. Diesen hat er als Facette seiner Wahrnehmung aufgefasst, verstanden und seine Schlüsse daraus gezogen, dass er vorgekommen ist. So hat Schneider dank dieses Lesens der eigenen Schriften bald schon etwas dazu erfahren können, wer er ist und was ihn ausmacht.